Erster Jesus sagt, das Himmelreich ist wie ein Mann. Der Mann sucht Arbeiter für seinen Weinberg am Morgen. Zweiter, der Mann gibt den Arbeitern einen Geldbetrag für den Tag. Dann schickt er sie in den Weinberg. Dritter, um 9 Uhr sieht der Mann andere Leute. Sie stehen auf dem Marktplatz und tun nichts. Vierter, der Mann sagt zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich gebe euch, was richtig ist. Fünfter, die Leute gehen in den Weinberg. Der Mann geht um 12 Uhr und um 3 Uhr wieder zum Marktplatz. Er macht es wieder so. Sechster, um 5 Uhr geht der Mann wieder zum Marktplatz. Er sieht andere Leute und fragt, warum steht ihr hier den ganzen Tag? Siebter, die Leute sagen, niemand hat uns Arbeit gegeben. Der Mann sagt, geht auch ihr in den Weinberg. Achter, am Abend sagt der Chef vom Weinberg zu seinem Arbeiter, ruf die Arbeiter und gib ihnen ihren Lohn. Gib zuerst den letzten Arbeitern den Lohn. Neunter, die Arbeiter, die erst um 5 Uhr gekommen sind, bekommen jeder einen Geldbetrag. Zehnter, die ersten Arbeiter denken, sie bekommen mehr. Aber sie bekommen auch nur einen Geldbetrag. Elfter, die Arbeiter sind sauer auf den Chef. Zwölfter, sie sagen, die letzten Arbeiter haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du gibst ihnen genauso viel wie uns. Wir haben den ganzen Tag hart gearbeitet in der Hitze. Dreizehnter, der Chef sagt zu einem von ihnen, Freund, ich mache dir kein Unrecht. Du hast doch gesagt, du arbeitest für einen Geldbetrag. Vierzehnter, nimm dein Geld und geh. Ich will dem letzten Arbeiter so viel geben wie dir. Fünfzehnter, darf ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich gut bin? Sechzehnter, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Siebzehnter, Jesus geht nach Jerusalem. Er nimmt seine 12 Freunde mit und sagt zu ihnen, 18. Wir gehen nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den Priestern und Lehrern gegeben. Sie werden ihn verurteilen. 19. Sie werden ihn den anderen Völkern geben. Die werden ihn verspotten, schlagen und ans Kreuz nageln. Aber am dritten Tag wird er wieder leben. 20. Die Mutter von Zebedeus Söhnen kommt mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie kniet vor ihm und bittet ihn um etwas. 21. Jesus fragt, was willst du? Sie sagt, versprich, dass meine 2 Söhne neben dir sitzen dürfen, wenn du König bist. 22. Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Könnt ihr das trinken, was ich trinken muss? Sie sagen, ja, das können wir. 23. Jesus sagt, ihr werdet trinken, was ich trinken muss. Aber ich kann nicht versprechen, wer neben mir sitzt. Das entscheidet mein Vater. 24. Die anderen 10 Freunde hören das und sind sauer auf die 2 Brüder. 25. Jesus ruft sie zu sich und sagt, ihr wisst, dass die Herrscher der Völker über sie bestimmen. Die wichtigen Leute zeigen ihre Macht. 26. Aber bei euch soll es nicht so sein. Wer bei euch wichtig sein will, soll den anderen helfen. 27. Wer bei euch der Erste sein will, soll ein Diener sein. 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich helfen zu lassen. Er ist gekommen, um zu helfen und sein Leben für viele Menschen zu geben. 29. Jesus geht aus Jericho weg. Viele Menschen folgen ihm. 30. 2 blinde Männer sitzen am Weg. Sie hören, dass Jesus vorbeigeht. Sie rufen, Herr, hilf uns, du Sohn Davids. 31. Die Leute sagen, sie sollen leise sein. Aber sie rufen noch lauter, Herr, hilf uns, du Sohn Davids. 32. Jesus bleibt stehen, ruft sie und fragt, was soll ich für euch tun? 33. Sie sagen, Herr, wir wollen wieder sehen. 34. Jesus hat Mitleid mit ihnen. Er berührt ihre Augen. Sofort können sie wieder sehen und folgen ihm.